von Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele, von Carlo Collodi, übersetzt von Anton Grumann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 17. Stück: Die Totengräber, das Lügen und die lange Nase. Die drei Ärzte gingen. Bengele atmete schnell und kurz und sein Gesicht war glühend heiß. Er hatte ein gefährliches Fieber. Liebevoll trat die Fee zu ihm heran, legte ihm die Hand auf die Stirne und sprach: »Armes, krankes Hampelchen, ich will dich wieder gesund machen.« Sie holte aus einem goldenen Schränkchen ein weißes Pulver, löste es in einem Glase Wasser auf und reichte es Bengele mit den Worten: »Trinke dieses Wasser und morgen bist du wieder wohl.« »Ist es bitter?« »Ja, aber es tut dir gut. Bittere Sachen mag ich nicht.« »Folge mir doch und trinke.« »Ich kann aber bittere Getränke nicht ertragen.« »Trink es nur, dann gebe ich dir gleich ein Stück Zucker, dass du einen süßen Mund bekommst.« »Wo ist der Zucker?« »Da«, sagte die Fee und zeigte eine goldene Zuckerdose. »Ich will erst den Zucker, dann trinke ich auch das bittere Zeug da.« »Versprichst du es mir?« »Ja.« Die Fee gab ihm den Zucker. Bengele zerbiss und schluckte ihn in einem Atemzuge, leckte sich die Lippen ab und meinte: »Wenn Zucker eine Medizin wäre, möchte ich ganz gerne krank sein.« »Trink jetzt ein bisschen Wasser und halte dein Versprechen.« Mit Widerwillen nahm Bengele das Glas in die Hand und fing an, daran zu riechen. Er setzte es an die Lippen, aber gleich roch er noch einmal und sagte: »Nein, es ist zu bitter, viel zu bitter, ich kann es nicht trinken.« »Das weißt du doch gar nicht, du hast es ja noch nicht einmal versucht.« »Ich merke es doch, ich habe es gerochen. Erst noch ein Stück Zucker, dann will ich's trinken.« Mit der Liebe einer geduldigen Mutter steckte ihm die Fee ein zweites Stück Zucker in den Mund und reichte ihm wieder das Glas. Da rückte der Hampel im Bett hin und her und sagte: »So geht es nicht, so kann ich nicht trinken.« »Warum denn nicht?« »Die Federdecke auf den Füßen ist mir zu schwer.« Da nahm die Fee die Decke weg. »Ich kann doch nicht trinken.« »Was behagt dir sonst nicht? Die Zimmertür ist halb auf, das kann ich nicht ertragen.« Da ging die Fee und schloss die Tür. Jetzt fing Bengele laut an zu schluchzen und zwischen den Schluchzern grollte er: »Hoho, überhaupt, hoho, das bittere Zeug, hoho, ho, das trinke ich nicht, ho, nein, nein, nein, hoho.« »Liebes Kind, es wird dich reuen. Mir ist alles gleich.« »Mit deinem Fieber musst du in ein paar Stunden sterben.« »Ist mir auch gleich.« »Hast du keine Angst vor dem Sterben?« »Ich? Angst? Lieber sterben als diese schlechte Medizin trinken.« Leise ging die Tür auf. Vier schwarze Hasen kamen und trugen einen kleinen Sarg herein. »Was wollt ihr hier?« rief Bengele und setzte sich voller Schrecken im Bette auf. »Wir wollen dich mitnehmen«, sagte der größte von den schwarzen Hasen. »Mitnehmen? Ich bin ja noch gar nicht tot.« »Noch ein paar Minuten und du wirst es sein, denn du hast die Medizin nicht getrunken, die dir das Fieber nehmen sollte.« »Liebe, liebe Fee«, flehte Bengele, »oh, gib mir schnell das Glas, schnell, ums Himmels willen, schnell, ich will nicht sterben.« »Nein, nicht sterben.« Mit beiden Händen nahm er das Glas und trank es auf einen Zug leer. »Ein anderes Mal«, sagte der größte Hase, »heute sind wir umsonst gekommen.« Sie drehten sich mit ihrem Sarge um und gingen brummend und schimpfend zur Tür hinaus. Nach wenigen Minuten sprang Bengele aus dem Bett und war gesund. Die Hampelmänner waren nämlich selten krank und sehr rasch wieder gesund. Als die Fee ihn im Zimmer herumspringen sah, so lustig und froh wie ein junges Geißlein, sagte sie: »Meine Medizin hat dir also doch gut getan? Und wie, sie hat mich wieder lebendig gemacht.« »Warum konntest du dich dann so lange bitten lassen, bis du sie getrunken hast? Das machen alle Kinder so, weil sie vor der Medizin mehr Angst haben als vor der Krankheit. Schämt euch, ihr dummen Kinder, ihr solltet bedenken, dass eine bittere Medizin die Krankheit nimmt und vor dem Sterben bewahrt.« »Ja, ja, ein anderes Mal lasse ich mich nicht mehr bitten. Ich werde schon an die schwarzen Hasen denken, dann nehme ich gleich das Glas und drunten ist schon die Medizin. Komm jetzt ein wenig her zu mir und erzähle, wie du unter die Räuber geraten bist.« Bengele fing an. »Es war so, der Direktor Feuerschlund gab mir 5 Goldstücke und sagte: „Da, bring das deinem Vater.« Aber auf der Straße habe ich den Fuchs und die Katze getroffen. Es sind 2 gute Leutchen. Sie haben zu mir gesagt: „Willst du, dass diese 5 Stücke 1000 oder 2000 werden? Geh mit uns, wir führen dich aufs Wunderfeld.“ Da habe ich gesagt: „Ich gehe mit.“ Und sie sagten: „Wir wollen im geleimten Vogel einkehren. Um Mitternacht gehen wir weiter.“ Als ich erwachte, waren sie nicht mehr da, weil sie schon fort waren. Dann lief ich die ganze Nacht, es war stockdunkel. Auf der Straße traf ich zwei Räuber in schwarzen Säcken. Sie schrien, das Geld heraus. Ich habe keines in der Tasche, habe ich gesagt, weil ich es in den Mund gesteckt hatte. Da wollte mir einer von den Räubern das Messer in den Mund stecken, aber ich habe ihm die Hand abgebissen. Als ich sie wegspuckte, war es eine haarige Pfote. Dann rannten die Räuber mir nach. Ich lief, was ich laufen konnte. Aber sie bekamen mich doch und hängten mich an den Baum im Wäldchen. Da gingen sie fort und sagten, morgen, wenn wir wiederkommen, wird er schon das Maul aufhaben und wir kriegen das Gold. Wo hast du jetzt die 4 Goldstücke? Fragte die Fee. Verloren, log Bengele. Er hatte sie nämlich in der Tasche. Kaum war die Lüge gesagt, da wuchs seine lange Nase und ward 2 Finger länger. Wo hast du sie verloren? Im Wäldchen. Bei dieser zweiten Lüge wuchs die Nase noch mehr. Wenn du sie im Wäldchen verloren hast, können wir sie gleich suchen. Alles, was man in diesem Wäldchen verliert, findet man sicher wieder. Richtig, nun fällt's mir ein, log der Hampel darauf los. Ich habe sie nicht verloren, sondern unvermerkt mit der Medizin heruntergeschluckt. Bei dieser dritten Lüge wurde die Nase so lang, dass Bengele sich nicht mehr im Zimmer umdrehen konnte. Überall stieß er mit der Nase an, am Bett, am Fenster, an der Wand, an der Türe. Ein Glück, dass die Fee sich in Acht nahm, sonst hätte er ihr mit der Nasenspitze ein Auge ausgestochen. Die Nase wuchs immer weiter. Bengele machte ein so drollig dummes Gesicht, dass die Fee laut lachen musste. Ängstlich fragte der Hampelmann, warum lachst du? Über deine Lügnerei. Weißt du, dass ich gelogen habe? Ja, wohl, mein Freund, die Lügen erkennt man gleich. Alle haben kurze Beine und die meisten dazu noch eine lange Nase. Deine gehören zu dieser Sorte. Bengele wäre am liebsten vor Scham in ein Mausloch gekrochen. Er wollte davonlaufen, aber er kam mit seiner Lügennase nicht mehr zur Tür hinaus. 18. Stück. Auf dem Wunderfeld. Die Fee verließ das Zimmer. Eine halbe Stunde blieb der Hampel allein. Er sollte einsehen, wie hässlich das Lügen ist und seine Fehler bereuen. Ist es nicht garstig, wenn die Kinder lügen? Bengele setzte sich in eine Ecke und schaute mit beiden Augen auf seine weit entfernte Nasenspitze. Oh, diese entsetzliche Nase! Vor wem konnte er sich je wieder sehen lassen? Das Hampelchen weinte laut. Da trat die Fee wieder ins Zimmer, öffnete das Fenster und klatschte in die Hände. Sofort kam eine Schar bunter Spechte geflogen. Wie Soldaten in Reih und Glied setzten sie sich auf die lange Nase und hämmerten mit ihrem starken Schnabel auf sie ein, bis die Späne flogen. In kurzer Zeit ward die unförmig lange Nase kürzer und bekam schließlich ihre natürliche Größe wieder. Jetzt wischte sich Bengele die Tränen aus den Augen und sagte, »Oh, liebe Fee, wie bist du doch so gut, und ich hab dich so gern.« »Ich bin dir auch ganz gut«, sprach die Fee, »und wenn du bei mir bleiben willst, so bist du mein liebes Brüderlein und ich deine gute Schwester.« »Ich bleibe schon da, aber mein armer Vater...« »Es ist schon für alles gesorgt. Dein Vater ließ sich benachrichtigen. Bis heute Abend kannst du ihn hier sehen.« Bengele schlug vor Freude einen Purzelbaum und rief, »Herrlich, herrlich, ich will ihm entgegengehen. Du erlaubst es mir doch, liebe Schwester Fee. Sieh, ich kann es nicht mehr erwarten, bis der arme Vater kommt, der so viel durch mich ausgestanden hat. Geh nur, aber gib gut auf den Weg Acht, nimm den Fußpfad durch das Wäldchen, und du wirst sicher den Vater treffen.« Bengele ging. Im Wäldchen angelangt, begann er ein fröhliches Rennen. Er kam gegen die große Eiche. Da war es ihm, als hörte er etwas in den Büschen rascheln. Er wandte sich um und sah des Weges kommen. Na, ratet mal wen? Den Fuchs und die Katze, seine 2 Freunde, mit denen er im Gasthaus zum geleimten Vogel zu Abend gespeist hatte. »Da schau mal her, unser lieber Bengele«, rief der Fuchs schon von Weitem, sprang auf ihn zu, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Wie kommst du nur hierher?« »Hierher«, echote die Katze. »Das ist eine lange Geschichte«, sagte der Hampelmann. »Ich werde sie euch ein andermal erzählen, wenn wir bequemer Zeit haben. Nur so viel will ich euch jetzt schon sagen, dass ich die letzte Nacht, als ihr mich im Gasthaus allein gelassen hattet, auf der Straße unter die Räuber gefallen bin.« »Unter die Räuber, du armer Kerl! Was wollten sie von dir? Die Goldstücke wollten sie mir nehmen. Solche Lumpen, gemeine Lumpen«, verstärkte die Katze. »Ich bin ihnen ausgekniffen«, erzählte Bengele weiter. »Sie rannten aber immer hinter mir drein. Schließlich erwischten sie mich und hingen mich an diese Eiche.« Bengele deutete mit dem Finger auf die große Eiche. »Könnte man noch Schlimmeres denken«, meinte der Fuchs kopfschüttelnd, »wie schlecht ist die Welt, in der wir leben müssen. Wo sind anständige Leute wie wir heutzutage noch sicher?« Während des Gespräches merkte Bengele, dass die Katze am rechten Vorderbein hinkte. Es fehlte ihr daran die Pfote mitsamt ihren Krallen. Er fragte darum, »Was hast du an deiner Pfote?« Die Katze wollte antworten, aber sie war ganz verwirrt. Da ergriff der Fuchs für sie das Wort und sagte, »Meine liebe Freundin will in ihrer Bescheidenheit keine Antwort geben. Ich will's also an ihrer Stelle tun. Denke dir nur, vor einer Stunde haben wir unterwegs einen alten Wolf getroffen. Er war fast ohnmächtig vor Hunger und bat uns um ein Almosen. Wir hatten aber nicht einmal eine Brotkruste bei uns. Was tut meine Freundin? Ja, wahrhaftig, sie hat ein goldenes Herz.« Die Brave biss sich eine Pfote ab und warf sie dem armen Wolf hin, damit er nicht hungers sterbe. Dem Fuchse liefen bei dieser Erzählung die Augen über. Auch Bengele war gerührt. Er ging auf die Katze zu und sagte ihr still ins Ohr, »Wenn alle Katzen wären wie du, dann hätten's die armen Mäuslein gut.« »Was treibst du jetzt hier?« fragte da der Fuchs. »Ich warte auf meinen Vater, der jeden Augenblick kommen muss. Und deine Goldstücke?« »Vier habe ich immer noch in der Tasche. Mit einem habe ich im geleimten Vogel die Rechnung bezahlt. Bedenke doch, dass die vier Goldstücke morgen 1000 oder 2000 sein könnten. Warum willst du nicht mehr mit uns gehen aufs Wunderfeld?« »Heute kann ich nicht mehr. Später einmal.« »Später ist es zu spät«, sagte der Fuchs. »Weshalb?« »Weil ein reicher Herr das Wunderfeld gekauft hat und von morgen an darf niemand mehr darauf sein Geld sehen.« »Wie weit ist es von hier aufs Wunderfeld?« »Eine schwache halbe Stunde. Gehst du mit uns, wenn du die vier Goldstücke sähst? In wenigen Minuten nachher pflückst du 2000 vom Bäumchen und heute Abend kommst du mit vollen Taschen heim. Willst du es wagen?« Immer noch zauderte Bengele. Er dachte an die gute Fee, an seinen alten Vater, an die Worte des Lispelheimchens. Aber dann ging's wie bei allen Kindern. Ohne Verstand und ohne Herz schlug er sich die guten Gedanken aus dem Kopf und sagte, »Abgemacht, wir gehen.« Und sie gingen. Einen halben Tag mussten sie wandern, bis sie endlich in eine Stadt namens Dummersheim kamen. Bengele sah auf allen Straßen nichts wie ausgehungerte Hunde, die gähnend weit die Schnauze aufrissen, geschorene Schafe, die vor Kälte zitterten, Hühner ohne Kamm, die um ein Weizenkorn bettelten, große Schmetterlinge, die nicht mehr fliegen konnten, weil sie ihre bunten Flügel gebrochen hatten, Pfauen ohne Rat, die sich in ihrer Hässlichkeit schämen mussten, Fasanen, die traurig einhertrippelten und klagten, dass sie keine Silber- und Goldfedern mehr hatten. Mitten durch dieses arme Volk von Straßenbettlern fuhr bisweilen eine feine Droschke. Drinnen saß eine diebische Elster oder eine verschlagene Katze oder ein stolzer Wolf oder andere Raubtiere. »Wo ist nun das Wunderfeld?« fragte Bengele. »Gleich sind wir dort.« Sie gingen durch die ganze Stadt und kamen auf ein ödes Feld, das genau so aussah wie alle anderen Felder. »Jetzt sind wir da«, sagte der Fuchs zu Bengele. »Mach dich nun daran, grabe mit deinen Händen ein Loch in den Boden und lege die Goldstücke hinein.« Bengele tat so. Er machte das Loch, legte die vier Goldstücke zusammen hinein und deckte sie schön mit Erde zu. »Geh nun an den Graben«, ordnete der Fuchs weiter an, »nimm eine Gießkanne und spritze den Boden.« Bengele ging zum Graben. Eine Gießkanne war aber nirgends zu finden. Er zog sich also einen seiner Rindenschuhe aus, füllte ihn mit Wasser und begoss den Ort, wo die Goldstücke waren. Dann fragte er, »Muss ich sonst noch etwas machen?« »Gar nichts mehr«, sprach der Fuchs. »Jetzt können wir gehen. In 20 Minuten kehrst du zurück und wirst sehen, wie das Bäumchen schon aus dem Boden gewachsen ist und voll Goldstücke hängt.« Der arme Hampelmann war außer sich vor Glück und Freude. Tausendmal dankte er dem Fuchse und der Katze und versprach ihnen ein reiches Geschenk. Die beiden Gauner aber meinten, »Nein, nein, wir nehmen nichts an. Im Gegenteil, wir sind glücklich, dass wir dir zeigen durften, wie du ohne Mühe reich werden kannst.« Sie verabschiedeten sich von Bengele, wünschten ihm eine gute Ernte und gingen ihres Weges. 19. Stück. Der Richter von Dummersheim. Bengele tat, wie der Fuchs angeordnet hatte. Er vertrieb sich die Zeit, bis das Bäumchen gewachsen war, in der Stadt. Die 20 Minuten wollten ihm gar nicht vorbeigehen. Sein Herz pochte laut, tick-tack, tick-tack, wie eine große Wanduhr. Seine Gedanken alle drehten sich um das Gold. »Wenn ich jetzt 2000 Goldstücke finde, oder 5000, vielleicht auch 100.000, dann bin ich ein großer, reicher Herr. Ich kaufe mir ein schönes Schloss, 1000 Schaukelpferde zum Spielen. In meinem Keller halte ich mir die feinsten Weine. Ich richte mir eine große Bibliothek ein, aber die Bücher müssen alle von Zucker sein oder von Torte oder Schokolade oder Schlagsahne. Endlich war die Zeit verstrichen und Bengele lief zurück zum Wunderfeld. Schon von Weitem blieb er stehen, um sein Goldbäumchen zu erblicken. Er sah nichts. Er ging eine Strecke weiter und strengte die Augen an. Es war noch nichts zu unterscheiden. Er trat ins Feld hinein. Er stand vor dem Plätzchen, wo er das Gold gesät hatte. Das Bäumchen war noch nicht gewachsen. Der Hampelmann wurde sehr nachdenklich. Er neigte sich nieder und betrachtete lange Zeit die Erde, ob nicht endlich ein Blättchen hervorwachse. Plötzlich hörte er über sich ein schallendes Gelächter. Bengele drehte sich um und sah auf einem Baume einen struppigen Papagei, der sich die paar Federn putzte, die er noch am Leibe hatte. »Was lachst du da?« fragte ärgerlich der Goldsucher. »Ich habe mir beim Kämmen eben ein bisschen unter den Flügeln gekitzelt und musste lachen.« Der Hampelmann sagte nichts darauf. Er ging an den Wassergraben, füllte seinen Schuh und begoss noch einmal die Erde über den 4 Goldstücken. Unverschämter, wie das erste Mal, erklang das Lachen des Papageis. »Bitte, ungezogener Papagei, dürfte ich jetzt wissen, worüber du lachst?« »Ich lache über die Dummen, die nicht alle werden, über jene Tölpel, die sich von jedem Gauner betrügen lassen.« »Meinst du damit etwa mich?« »Jawohl, armer Bengele. Du hattest so wenig Verstand, dass du glaubtest, man könne Goldstücke säen und ernten wie Erbsen und Bohnen. Ich war auch einmal so einfältig und jetzt muss ich es büßen. Zu spät habe ich es leider gelernt, dass man arbeiten muss mit Händen oder mit dem Kopfe, wenn man sich ein paar Pfennige ehrlich ersparen will. Ich verstehe dein Geschwätz nicht«, sagte der Hampelmann. Aber er hatte schon Angst für sein Geld bekommen. »So, pass mal auf, ich will dir alles erklären«, sprach der Papagei. »Die Sache ist höchst einfach. Als du in der Stadt warst, kamen der Fuchs und die Katze her, gruben dein Gold aus und liefen wie der Blitz davon.« Bengele konnte nicht glauben, was der Papagei plauderte. Er scharrte mit den Händen die Erde wieder auf und suchte seine Goldstücke. So tief grub er das Loch, als er mit seinen Armen hineinreichen konnte. Das Gold kam nicht mehr zum Vorschein. Voll Zorn und Ärger lief der Hampelmann in die Stadt zurück und suchte den Staatsanwalt. Die zwei Sträuche sollten es büßen, dass sie ihn so tückisch betrogen hatten. Auf dem Marktplatze stand ein großes Gebäude, über dem Eingänge hing das Wappen von Dummersheim, ein schwerbeladener Esel, der von seinem Treiber geprügelt wird. Der Pförtner, ein schielender Fuchs, führte Bengele in ein großes Zimmer. Hier saß hinter einem grün bedeckten Schreibtische der Herr Gorillius, ein alter Affe mit weißem Barte. Er hatte eine goldene Brille ohne Gläser weit vorn auf der Nase sitzen und sah dadurch sehr gelehrt und weise in die Welt. Das war der Staatsanwalt von Dummersheim. Bengele erzählte ihm, wie er vom Fuchs und von der Katze betrogen worden sei. Er gab Vor- und Zunamen der Bösewichte an, ihr Geburtsdatum wusste er nicht und verlangte Gerechtigkeit. Der Staatsanwalt hörte ihn huldvoll an und nahm warmen Anteil an seinem Missgeschick. Als der Hampelmann nichts mehr zu sagen hatte, läutete Gorillius mit dem silbernen Glöcklein, das auf dem Tische stand. Sofort erschienen zwei als Gendarmen gekleidete Bulldoggen. Der Staatsanwalt deutete auf Bengele und sagte zu ihnen, »Dem armen Kerlchen da haben sie 4 Goldstücke geraubt. Fasst ihn also und werft ihn sofort ins Gefängnis.« Der Hampelmann war über dieses Urteil entrüstet. Er wollte sich dagegen verwahren, aber die beiden Gendarmen hatten keine Zeit zu verlieren, hielten ihm den Mund zu und führten ihn ab. 4 lange Monate lag Bengele im Gefängnis. Ein besonderes Ereignis brachte ihm endlich die Erlösung. Der junge König Habicht, der 17. von Dummersheim, hatte einen glücklichen Krieg gegen das Land Henanien geführt. Man feierte den Sieg mit großen Festlichkeiten. Straßenbeleuchtung, Feuerwerk, Pferderennen, Radfahrerwettrennen wurden veranstaltet. Alle Staatsgefangenen sollten die Freiheit erhalten. »Wenn alles hinaus darf, dann will ich auch losgelassen werden«, sagte Bengele dem Gefangenenwärter. »Du bist nicht an der Reihe«, sagte dieser. »Bitte sehr«, meinte Bengele. »Bin ich denn ein Storch gewesen?« »Leute von deiner Sorte haben immer 1000 Ausreden«, sagte der Wärter. Schließlich aber machte er die Tür auf und ließ den Hampelmann laufen. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von crowwings.com.